Die Rechnung, die die Ermittler aufmachen, geht so. 9 Millionen manipulierte Autos insgesamt. Die Fahrzeuge für den europäischen Markt hätten nur noch 60% ihres eigentlichen Wertes besessen. Die in den USA seien sogar wertlos gewesen. Je länger ein Manager Bescheid wusste, desto größer der Schaden, für den er sich zu verantworten hat. Für 4 Manager sind das stattliche Milliardensummen. Bei 2 von ihnen sind es nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sogar knapp 78 Milliarden. Lediglich VW-Chef Winterkorn kommt glimpflich weg. Er soll erst im Mai 2014 vom Betrug erfahren haben. Die von den Ermittlern angenommenen Summen werden wohl für Diskussionen sorgen. VW hatte eine solche Berechnung potenzieller Schäden immer vehement bestritten. Ob die grobe Rechnung der Staatsanwälte Einfluss auf die vielen Zivilverfahren erboster Kunden haben wird, erscheint im Moment noch völlig offen. Sicher aber ist, dass die Schadenshöhe Eingang in ein mögliches Strafmaß finden wird. Auf Anfrage teilte VW heute mit, dass es keine Rechtsgrundlage für Klagen von Autobesitzern gebe. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig lehnte jegliche Stellungnahme ab.